1618 begann der Dreißigjährige Krieg. Es war ein Krieg der Dynastien, ein Krieg der Konfessionen, der Reichsstände. Jeder kämpfte plötzlich gegen fast jeden. Und zahlen musste die Bevölkerung. Die Armeen forderten von den Bauern Kontributionen ein. Bargeld, um den Krieg zu finanzieren. Die Bauern litten natürlich darunter. In vielen Gebieten wurden sie infolge des Krieges quasi ausgerottet. Am Ende einigte man sich auf ein einigermaßen friedliches Nebeneinander von Lutheranern, Calvinisten und Katholiken. Aber der Krieg hatte in eine Rezession geführt. Fürstentümer waren verschuldet, Bauern mussten ihr Land verkaufen, ein Drittel der Menschen war gestorben. Die Bevölkerung wuchs nun zwar stetig wieder an, doch das führte dazu, dass Nahrungsmittel teurer wurden, da mehr Menschen versorgt werden mussten. Zugleich war Arbeit weniger wert, da es zwar viele Menschen gab, aber die Wirtschaft der Bevölkerung erst hinterherwachsen musste. Es gab noch nicht genug zu tun für alle. Die Städte Europas waren bevölkert von Verelendeten, für die es keine Verwendung gab und natürlich auch noch kein soziales Sicherungssystem, weshalb man sie Bettler nannte. Weil nicht genug Arbeit da war, um alle zu versorgen, und weil es nicht danach aussah, dass der Markt die Sache in absehbarer Zeit regeln würde, beschlossen die damaligen Herrscher in Europa, die Armen, wie zuvor die Leprakranken, aus der Stadt zu schaffen, außer Sichtweite.